Ihre Beziehung war warm und herzlich. Warum sollte er Heine bewundert haben? Vielleicht wegen dessen satanischen Gedanken wie den folgenden: Ich wünsche mir ein paar schöne Bäume vor meiner Tür, und wenn Gott mich vollkommen beglücken will, bereitet er mir das Vergnügen, zu sehen, dass 6 oder 7 meiner Feinde an diesen Bäumen aufgehängt sind. Mit mitfühlendem Herzen werde ich ihnen nach dem Tod alles Böse vergeben, das sie mir während ihres Lebens angetan haben. Ja, wir müssen unseren Feinden vergeben, aber nicht, bevor sie hängen. Ich bin nicht rachsüchtig. Ich würde meine Feinde gerne lieben. Aber ich kann sie nicht lieben, bevor ich nicht Rache an ihnen genommen habe. Erst dann öffnet sich ihnen mein Herz. Solange man sich nicht gerecht hat, bleibt Bitterkeit im Herzen. Welcher anständige Mensch wollte ein enger Freund von jemandem sein, der so denkt? Marx dachte wie diese seine Umgebung, Lunacharsky, ein maßgeblicher Philosoph, welcher Erziehungsminister der UdSSR gewesen war, schrieb in Sozialismus und Religion, dass Marx jeden Kontakt mit Gott beiseite und Satan vor marschierende proletarische Kolonnen stellte. An dieser Stelle ist es wichtig, nachdrücklich zu betonen, dass Marx und seine Genossen, obwohl gegen Gott eingestellt, keine Atheisten waren, wie sich Marxisten von heute nennen. Das heißt, während sie Gott offen brandmarkten und schmähten, hassten sie einen Gott, an den sie glaubten. Seine Existenz wird nicht in Frage gestellt, sondern seine Herrschaft. Als 1871 in Paris die kommunistische Revolution ausbrach, erklärte der Kommunard de Fluende: Unser Feind ist Gott. Gottes Hass ist der Anfang der Weisheit. Marx rühmte die Kommunarden sehr, die dieses Ziel offen proklamierten. Aber was hat das mit einer gerechten Verteilung von Gütern und besseren sozialen Einrichtungen zu tun? Diese sind nur die äußerlichen Täuschungsmanöver zur Tarnung des wahren Ziels, die totale Abschaffung Gottes und seiner Verehrung. Heute haben wir den Beweis dafür in Ländern wie Albanien und Nordkorea, wo alle Kirchen, Moscheen und Pagoden geschlossen sind. Marx, satanische Gedichte in Marx, Gedichten des Verzweifelnden gebet und menschlicher Stolz ist das höchste Gebet des Menschen, das für seine eigene Größe. Wenn der Mensch dazu verdammt ist, durch seine eigene Größe zugrunde zu gehen, so ist das eine kosmische Katastrophe, aber er wird als gottähnliches Wesen sterben, von Dämonen betrauert. Marx, Ballade der Spielmann berichtet von den Klagen des Sängers gegen einen Gott, der seine Kunst weder kennt noch respektiert. Sie kommt aus dem finsteren Abgrund der Hölle, verhext den Verstand und verzaubert das Herz, und sein Tanz ist der Todestanz. Der Sänger zieht sein Schwert und stößt es in die Seele des Dichters. Kunst, die aus dem finsteren Abgrund der Hölle stammt, die den Verstand verhext. Das erinnert an die Worte des amerikanischen Revolutionärs Jerry Rubin in Do It, Tue es. Wir haben Jugend, Musik, Sex, Drogen und Rebellion mit Verrat verbunden und diese Kombination ist schwer zu schlagen. In seinem Gedicht Menschenstolz gibt Marx zu, dass sein Ziel weder die Verbesserung noch die Reformierung oder Revolutionisierung der Welt ist, sondern einzig und allein, sie zu zerstören und sich an ihrer Zerstörung zu freuen. Mit Verachtung werfe ich der Welt den Federhandschuh voll ins Gesicht. Und beobachte den Zusammenbruch dieses Zwergriesen, dessen Fall meinen Hass nicht ersticken wird. Götterähnlich darf ich wandeln. Siegreich ziehen durch ihr Ruinenreich. Jedes Wort ist Glut und Handel, meine Brust dem Schöpferbusen gleich. Marx nahm den Satanismus nach einem inneren Kampf an. Die Gedichte wurden in einer Zeit schwerer Krankheit beendet, das Ergebnis des Kampfes, der in seinem Innern tobte. Er spricht zu diesem Zeitpunkt von seinem Ärger, ein Ideal aus einer Einstellung machen zu müssen, die er verachte. Er fühlt sich krank. Der herausragende Grund für Marx, Übertritt zum Kommunismus, wird in einem Brief seines Freundes Georg Jung an Rüge deutlich: Es ist nicht die Emanzipation des Proletariats und auch nicht die Errichtung einer besseren Gesellschaftsordnung. Jung schreibt, wenn Marx, Bruno Bauer und Feuerbach sich zur Gründung einer theologisch-philosophischen Zeitung zusammenfinden würden, dann täte Gott gut daran, seine Engel um sich zu scharen und in Selbstmitleid zu versinken, denn diese drei werfen ihn gewiss aus seinem Himmel heraus. Waren diese Gedichte die einzigen ausdrücklich satanistischen Schriften von Karl Marx? Wir wissen es nicht, weil die Vielzahl seiner Werke von jenen geheim gehalten wird, die seine Manuskripte bewachen. In Der Mensch in der Revolte schrieb Albert Camus, dass 30 Bände von Marx und Engels nie veröffentlicht worden seien, und er brachte die Annahme zum Ausdruck, dass sie dem, was gewöhnlich als Marxismus bekannt ist, wohl nicht allzu sehr gleichen würden. Als ich dies las, bat ich eine meiner Sekretärinnen, an das Marx-Lenin-Institut in Moskau zu schreiben und anzufragen, ob diese Behauptung des französischen Schriftstellers wahr sei. Der stellvertretende Direktor, Professor M.M. Chitlow, antwortete mir. Nachdem er sagte, dass Camus gelogen habe, bestätigte er dessen Vorwürfe. Er schreibt weiter, das nicht geplant sei, die erste Ausgabe von Marx und Engels zu vervollständigen. Es seien 13 Bände von insgesamt 100 erschienen. Seine Rechtfertigung, dass der Zweite Weltkrieg den Druck der Bände verhindert habe, ist lächerlich. Der Brief wurde 35 Jahre nach Kriegsende geschrieben, und der Staatsverlag der Sowjetunion verfügt gewiss über ausreichende Mittel. Aus diesem Brief ist klar ersichtlich, dass die sowjetischen Kommunisten, obwohl sie alle Manuskripte für 100 Bände haben, nur 13 veröffentlichten. Es gibt keine andere Erklärung, als dass die meisten Gedanken von Marx geheim gehalten werden sollen. Marx, zerrüttetes Leben. Alle aktiven Satanisten haben ein zerrüttetes Privatleben. Dies trifft auch für Marx zu. Arnold Künzli berichtet in seinem Buch Karl Marx, eine Psychografie von diesem Leben, das zum Selbstmord von 2 Töchtern und einem Schwiegersohn führte. 3 Kinder starben an Unterernährung. Seine Tochter Laura, die mit dem Sozialisten Lafargue verheiratet war, verlor 3 ihrer Kinder. Dann begingen beide Selbstmord. Seine Tochter Eline beschloss ebenfalls, gemeinsam mit ihrem Mann aus dem Leben zu scheiden. Sie starb. Er machte in letzter Minute einen Rückzieher. Marx fühlte sich nicht verpflichtet, den Lebensunterhalt für seine Familie zu verdienen, obwohl ihm das zumindest aufgrund seiner ungeheuren Sprachkenntnisse nicht schwer gefallen wäre. Er lebte vom Betteln bei Engels. Er hatte ein unehliches Kind mit seinem Dienstmädchen. Später schob er das Kind Engels zu, der diese Komödie mitspielte. Er war aber auch ein starker Trinker. R. Jazanow, der Direktor des Marx-Engels-Instituts in Moskau, gibt diesen Punkt in seinem Buch Karl Marx als Denker, Mensch und Revolutionär zu. Eline war Marx, Lieblingstochter. Er nannte sie Tassi und sagte oft: Tassi ist ich. In ihr brach eine Welt zusammen, als sie durch Engels an seinem Sterbebett von dem Skandal erfuhr. Dies war es, was zu ihrem Selbstmord führte. Es ist bemerkenswert, dass Marx im Kommunistischen Manifest die Kapitalisten beschimpft hatte, denen die Weiber und Töchter ihrer Proletarier zur Verfügung stehen. Es gab sogar einen noch dunkleren Punkt im Leben von Marx, dem großen Revolutionär. Die deutsche Zeitung Reichsruf vom 9. Januar 1960 veröffentlichte den Vorgang, dass der österreichische Kanzlerrabe dem damaligen Diktator von Russland, Nikita Khrushchev, das Original eines Briefes von Karl Marx schenkte. Khrushchev hatte keine Freude daran, denn der Brief war der Beweis, dass Marx ein bezahlter Informant der österreichischen Polizei war, der Revolutionäre aushorchte. Der Brief wurde zufällig in einem geheimen Archiv gefunden. Er enthielt Hinweise darauf, dass Marx, der Informant, während seines Exils in London über seine Genossen Berichte schrieb. Er erhielt für jede Information umgerechnet 40 deutsche Mark. Seine Angaben bezogen sich auf die Revolutionäre im Exil in London, Paris und in der Schweiz. Einer von denen, gegen die er spionierte, war Rüge, welcher sich selbst als engen Freund von Marx betrachtete. Es sind noch Briefe vorhanden, die in der Sprache eines freundschaftlichen Verhältnisses abgefasst sind. Rolf V. Heuer beschreibt die verheerende finanzielle Lebensweise von Marx in Genie und Reichtum. Als er Student in Berlin war, erhielt der Sohn von Papa Marx 32.700 Taler als jährliches Taschengeld. Das war eine enorme Summe, da zu jener Zeit nur 5% der Bevölkerung ein Jahreseinkommen von über 300 Talern hatte. Im Laufe seines Lebens erhielt Marx von Engels ungefähr 6 Millionen französische Francs, Zahlen aus dem Marx-Lenin-Institut. Er war ständig hinter Erbschaften her. Während ein Onkel von ihm im Sterben lag, schrieb Marx: Stirbt der Hund jetzt, so bin ich aus der Patsche heraus 49. Worauf Engels antwortete: Zu der Nachricht von der Krankheit des alten Braunschweiger Erbschaftsverhinderers gratuliere ich und hoffe, dass die Katastrophe endlich eintreten wird. 50. Dann starb der Hund. Marx schrieb am 8. März 1855: A very happy event, der Tod des 90-jährigen Onkels meiner Frau wurde uns gestern mitgeteilt. Dadurch spart meine Schwiegermutter eine jährliche Abgabe von 200 Talern und meine Frau wird an 100 Pfund bekommen, mehr, wenn der alte Hund den Teil seines Geldes, der nicht Vitalkommiss war, nicht seiner Haushälterin vermacht. Auch gegenüber denen, die ihm näher standen als sein Onkel, hatte er keine freundlicheren Gefühle. Er sprach nicht mehr mit seiner Mutter. Im Dezember 1864 schrieb er an Engels: Vor 2 Stunden erhielt ich ein Telegramm mit der Nachricht vom Tod meiner Mutter. Das Schicksal wollte ein Familienmitglied von uns holen. Ich stand schon mit einem Fuß im Grabe. Unter diesen Umständen werde ich mehr gebraucht als die alte Frau. Ich muss nach Trier wegen ihrer Erbschaft. Das war alles, was er beim Verscheiden seiner Mutter zu sagen hatte. Des Weiteren war die Beziehung zwischen Marx und seiner Frau denkbar schlecht. Sie verließ ihn 2-mal, kehrte jedoch beide Male zurück. Er seinerseits ging nicht einmal zu ihrer Beerdigung. Immer in Geldnöten,

dass die Juden so stark geworden sind, das Leben der Welt in Gefahr zu bringen, veranlasst uns, ihre Organisation und ihr Ziel zu enthüllen, damit ihr Gestank die Arbeiter der Welt zum Kampf aufrütteln möge, um solch ein Übel auszulöschen. Sagte Hitler Schlechteres als dies? Seltsamerweise schrieb er auch Gegenteiliges, wie in das Kapital, bellend die unter der Überschrift Der kapitalistische Charakter der Manufaktur, auf der Stirn der auserwählten Menschen stand geschrieben, dass sie Jehova gehören. Viele andere jüdische Kommunisten folgten dem Beispiel von Marx in ihrem Judenhass. Ruth Fischer, eine namhafte deutsche jüdische Kommunistenführerin und Mitglied des Parlaments, sagte, zerquetscht die jüdischen Kapitalisten, hängt sie an die Laternenpfähle, tretet sie mit Füßen. Warum lediglich die jüdischen Kapitalisten und nicht die anderen, bleibt offen. Marx hasste nicht nur die Juden, sondern auch die Deutschen, Schläge sind das einzige Mittel, den Deutschen zum Leben zu erwecken. Er sprach von dem dummen deutschen Volk, der abstoßenden Engstirnigkeit der Deutschen und sagte, Deutsche, Chinesen und Juden muss man mit Hausierern und Trechthüttlern vergleichen. Er nannte die Russen Kohlfresser. Die slawischen Völker seien ethnischer Abfall. Er äußerte seinen Hass gegen viele Nationen, nie dagegen seine Liebe zu irgendeiner. Marx schreibt in seinem Jahresrückblick auf 1848 über den slawischen Pöbel, womit Russen, Tschechen und Kroaten gemeint waren. Es bliebe diesen rückschrittlichen Völkern durch das Schicksal nur die sofortige Aufgabe, im revolutionären Weltsturm unterzugehen. Der kommende Weltkrieg wird nicht nur zur Folge haben, dass reaktionäre Klassen und Dynastien, sondern auch ganze reaktionäre Völker von der Erde verschwinden. Und das wird ein Fortschritt sein. Ihr Name wird vergehen. Weder Marx noch Engels machten sich Gedanken über den Untergang von Millionen von Menschen. Der Erstere schrieb, eine stille, unvermeidliche Revolution geht in der Gesellschaft vor sich, eine Revolution, die sich so wenig um die durch sie zerstörten menschlichen Leben sorgt, wie sich ein Erdbeben um die Häuser kümmert, die es niederreißt. Klassen und Rassen, die zu schwach sind, um mit den neuen Lebensbedingungen fertig zu werden, werden untergehen. In Anbetracht dessen war Hitler, der nicht die Vernichtung dieser Nationen wollte, sondern nur ihre Unterjochung, sicherlich bedeutend humaner als Marx. Engels schrieb im gleichen Tonfall, der nächste Weltkrieg wird ganze reaktionäre Völker verschwinden lassen. Auch das ist ein Fortschritt. Offensichtlich kann dies nicht vollbracht werden, ohne die eine oder andere zarte nationale Blume zu zertreten. Jedoch kann ohne Gewalt und ohne Unbarmherzigkeit in der Geschichte nichts erreicht werden. Marx, der Mann, der sich als Vorkämpfer für das Proletariat darstellte, nannte diese Klasse von Menschen dumme Jungs, Gauner, Esel. Engels wusste genau, was er von ihnen zu erwarten hatte. Er schrieb, der demokratische, rote, ja sogar der kommunistische Mob wird uns niemals lieben. Marx setzte dunkelhäutige Menschen mit Idioten gleich, und er verwendete fortwährend den beleidigenden Ausdruck Nigger in privater Korrespondenz. Er nannte seinen Rivalen Lars Salle den jüdischen Nigger und machte sehr deutlich, dass dieser Ausdruck nicht nur als Attribut der Geringschätzung für eine Person gedacht sei. Es ist nun absolut klar für mich, dass er wie seine Kopfform und die Beschaffenheit seiner Haare zeigen von Negern abstammt, welche sich Moses Flucht aus Ägypten anschlössen, es sei denn, dass seine Mutter oder Großmutter väterlicherseits mit einem Nigger hybridisierte. Das egoistische Vorwärtskommen dieses Mannes ist ebenfalls nicht Gier ähnlich. Marx trat sogar für die Sklaverei in Nordamerika ein. Hierüber stritt er mit seinem Freund Bruder Hün. Dieser hatte die Emanzipation der Sklaven in den Vereinigten Staaten befürwortet. Marx antwortete, ohne Sklaverei würde Nordamerika, das progressivste Land, in ein patriarchalisches Land umgeformt. Streichen Sie Nordamerika von der Weltkarte, und Sie werden die Anarchie haben, den kompletten Verfall von modernem Handel und Zivilisation. Schaffen Sie die Sklaverei ab, und Sie werden Amerika aus der Landkarte der Nationen ausgelöscht haben. Marx schrieb auch zum Teufel mit den Briten. Trotz solcher Vorschläge gibt es eine Menge britischer und auch amerikanischer Marxisten. Satan in der Familie Eline, Marx, Lieblingstochter, heiratete mit seiner Zustimmung Edward Aveling. Dieser hielt Vorträge über Themen wie die Schlechtigkeit Gottes. Der satanistische Gedanke. Sie leugnen nicht wie die Atheisten die Existenz Gottes, höchstens um jemand absichtlich zu täuschen. Sie wissen um seine Existenz, beschreiben ihn jedoch als böse. In seinen Vorträgen versuchte er zu beweisen, dass Gott ein Befürworter der Polygamie und ein Anstifter zum Diebstahl ist. Er vertrat das Recht auf Blasphemie. Marx, erwählter Schwiegersohn, war ein Dozent dieser Bewegung. Das folgende Gedicht vermittelt einen Eindruck von der geistigen Einstellung dieser Kreise gegenüber dem Satanismus, ungezügelt und verwegen sollen meine Verse aufsteigen zu dir, o Satan, König des Banketts. Hinweg mit deiner Besprengung, o Priester, und deinem Geleier,

darauf spuckte und es mit Füßen trat, ein verbreitetes satanisches Ritual. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass er von der satanischen Ideologie beherrscht war. Wie sonst sollte man sich das folgende Zitat aus seinem Brief vom 13-14 November 1913 an den russischen Schriftsteller Maxim Gorki erklären: Millionen von Sünden, Schicksalsschlägen, Bedrängnissen und Seuchen werden vom Volk leichter erkannt und sind daher weniger gefährlich als der leichteste Anflug einer Vorstellung von einem kleinen spirituellen Gott, selbst in der schmuckvollsten Verkleidung. Am Ende betrog ihn Satan, wie alle seine Anhänger. Lenin sah sich veranlasst, Folgendes über den sowjetischen Staat zu schreiben: Der Staat funktioniert nicht wunschgemäß. Wie funktioniert er denn? Der Wagen gehorcht nicht. Es sitzt jemand am Steuer, und es hat den Anschein, als lenke er, aber der Wagen fährt nicht in die gewünschte Richtung. Er fährt, wie eine andere Macht es will. Welche geheimnisvolle andere Macht ist das, die sogar den Plänen der bolschewiken Führer überlegen ist? Haben sie sich einer Macht ausgeliefert, die sie zu meistern hofften, die sich aber als übermächtig erwies und sie zum Verzweifeln brachte? In einem Brief aus dem Jahre 1921 schreibt er: Wir alle verdienen es, an einem stinkenden Strick aufgehängt zu werden. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das auch geschieht, weil wir diese dreckige Bürokratie nicht verdammen können. Und sollte es eintreffen, dann ist es gut so. Das war Lenins letzte Hoffnung, nach einem Leben des Kampfes für die Sache des Kommunismus gerechterweise an einem stinkenden Strick aufgehängt zu werden. Diese Hoffnung erfüllte sich zu seinen Lebzeiten nicht, aber fast alle seine Mitarbeiter wurden nach und nach von Stalin umgebracht, nachdem sie öffentlich bekannt hatten, dass sie anderen Mächten als dem Proletariat gedient hätten, dem sie angeblich helfen wollten. Was für ein Bekenntnis Lenin hier ausspricht. Ich hoffe, dass man uns an einem stinkenden Strick aufhängt. Es ist interessant, dass Lenin im Alter von 13 Jahren etwas schrieb, was man eine prophetische Dichtung nennen könnte, und worin er diesen Ruin, mit dem sein Leben enden würde, vorhersagte. Er hatte beschlossen, der Menschheit zu dienen, jedoch ohne Gott. Er schreibt: Wenn du dein Leben freiwillig für andere opferst, ist es schade, dass du das traurige Schicksal haben wirst, dass dein Opfer vollkommen vergeblich sein wird. Was für ein Gegensatz zu einem anderen Kämpfer, dem Apostel Paulus, der am Ende seines Lebens schrieb: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Hinfort ist mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird. 2. Timotheus 4, 7 und 8, es gibt ein zu spät. Iso bereute mit vielen Tränen, dass er sein Erstgeburtsrecht verkauft hatte, aber der Handel war nicht rückgängig zu machen. Lenin, der Gründer des Sowjetstaates, sagte auf seinem Sterbebett: Ich habe einen großen Fehler begangen. Mich verfolgt das Gefühl, in einem Ozean voller Blut von den unzähligen Opfern verloren zu sein. Aber wir können nicht mehr zurück. Um unser Land, Russland, zu retten, hätten wir Männer wie Franz von Assisi gebraucht. Mit 10 Männern wie ihm hätten wir Russland gerettet. Bucharin, Stalin, Mao, Ceausescu, Anderopau. Es wäre hier vielleicht interessant, einen Blick auf einige moderne Marxisten zu werfen. Bucharin, Generalsekretär der Kommunistischen Internationale und einer der Hauptdoktrinäre des Marxismus in diesem Jahrhundert, wusste schon im frühen Alter von 12 Jahren nach der Lektüre der Offenbarung, dass er der Antichrist werden wollte. Als er aus der Schrift erfuhr, dass der Antichrist Sohn der großen apokalyptischen Hure sein musste, bestand er darauf, dass seine Mutter gestehen sollte, einmal Dirne gewesen zu sein. Über Stalin schrieb er: Er ist kein Mensch, sondern ein Teufel. Bucharin erkannte zu spät, wem er in die Hände gefallen war. In einem Brief, den er seine Frau vor seiner Verhaftung und Hinrichtung auswendig lernen ließ, schreibt er: Mein Leben geht zu Ende. Ich beuge mein Haupt unter das Beil des Henkers. Ich spüre meine ganze Machtlosigkeit angesichts dieses höllischen Apparats. Er hatte bei der Errichtung einer Guillotine des Sowjetstaats mitgeholfen, der Millionen Menschen umbrachte, und musste dann erkennen, dass der Bauplan dafür in der Hölle entstanden war. Er wollte der Antichrist sein und wurde stattdessen sein Opfer. Kaganowitsch, Stalins Schwager und engster Mitarbeiter, schreibt über ihn in seinem Tagebuch: Ich begann zu verstehen, wie Stalin es fertig brachte, aus sich selbst einen Gott zu machen. Er hatte kein einziges menschliches Merkmal. Selbst wenn er einmal Gefühle zeigte, schienen sie alle nicht aus seinem Inneren zu kommen. Sie waren so falsch wie die Schuppen auf einem Panzer. Und hinter diesen Schuppen verbarg sich Stalin selbst ein Stück Stahl. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war ich überzeugt, dass er ewig leben würde. Er war überhaupt nicht menschlich. Rosa, seine Frau, sagt, dass er sie nur mit Socken bekleidet auf einen Baum klettern heißt. Ich habe das Gefühl, dass er überhaupt nichts Menschliches an sich hat. Obwohl er wie ein normaler Mensch aussieht. Es ist mir ein Rätsel. Was schreibe ich hier nur? Bin ich selbst auch verrückt? Stalin beschrieb Kaganowitsch seine spirituellen Übungen. Die Gläubigen verschiedener Religionen wenden die Übung der Meditation über das Schöne, Weise und Gute an, um zu größerer Liebe zu kommen. Stalin übte sich genau im Gegenteiligen. Er sagte zu Kaganowitsch, wenn ich mich von jemandem verabschieden soll, dann stelle ich mir denjenigen auf allen Vieren vor, und er wirkt abstoßend auf mich. Manchmal fühle ich mich einem Menschen verbunden, der um der guten Sache willen entfernt werden muss. Was tue ich dann wohl? Ich stelle mir diese Person vor, wie sie scheißt, Gestank ausströmt, furzt und kotzt, und schon tut es mir um diese Person nicht mehr leid. Je früher sie aufhört, auf dieser Erde zu stinken, desto besser. Und dann streiche ich diese Person aus meinem Herzen. Eines von Stalins Vergnügen bestand darin, Pferden grüne Gläser vor die Augen zu setzen, damit sie Heu als Gras sehen sollten. Er setzte auch dunkle Gläser des Atheismus vor die Augen der Menschen, um ihren Augen Gottes grüne Auen vorzuenthalten, die nur gläubigen Seelen offen stehen. Das Tagebuch enthält viele enthüllende Einblicke. Oft sprach Stalin von der Religion als unserem übelsten Feind. Er hasst die Religion aus vielen Gründen, und ich teile seine Gefühle. Die Religion ist ein listiger und gefährlicher Feind. Stalin ist auch der Ansicht, dass die wichtigste Strafe für alle Eltern, die einer Sekte angehören, die Trennung von ihren Kindern ist, gleichgültig, ob sie rechtmäßig verurteilt wurden oder nicht. Ich glaube, dass er heimlich der Astrologie frönte. Ein seltsamer Zug an ihm verwunderte mich stets. Er sprach immer mit einer Art verschleiertem Respekt über Gott und Religion. Zuerst dachte ich, dass ich mir dies nur einbildete, aber allmählich bemerkte ich, dass mein Eindruck richtig war. Er war jedoch immer vorsichtig, wenn das Thema zur Sprache kam. Und es war mir nie möglich, herauszufinden, welche Einstellung er dazu genau hatte. Eins aber wurde mir völlig klar, er hatte ein besonderes Verhältnis zu diesem Thema. Zum Beispiel sagte er nie direkt, dass es keinen Gott gebe. In seiner Gegenwart waren die Leute irgendwie nicht mehr sie selbstständig. Alle bewunderten und verehrten ihn. Ich glaube nicht, dass er die Liebe der Nation genoss, er stand über ihr. Es mag seltsam klingen, aber er hatte eine Stellung inne, die vorher Gott vorbehalten gewesen war. Es gehört zur Tragik der menschlichen Existenz, dass man Feinde hat und diese manchmal bekämpfen muss. Marx fand Vergnügen an dieser traurigen Notwendigkeit. Sein oft wiederholter Lieblingsspruch war, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als seine Feinde zu beißen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sein Anhänger Stalin sagte, es sei das größte Vergnügen, jemandes Freundschaft zu pflegen, bis derjenige seinen Kopf vertrauensvoll an deine Brust legt, um ihm dann einen Dolch in den Rücken zu stoßen, es sei ein Vergnügen, sich dabei nicht übertreffen zu lassen. Marx hatte denselben Gedanken lange vorher schon geäußert. Er schrieb an Engels über Genossen, mit deren Ansichten er nicht einverstanden war, man muss diesen Gauner einstweilen an sein Verhältnis mit uns fortglauben lassen, bis man die Macht und den Moment hat, den Kerl aus dem Wege zu schaffen, du ne maniere jude lautre. Es ist bezeichnend, dass viele von Stalins Kampfgenossen ihn als dämonisch beschreiben. Milovan Djelas, ein bekannter jugoslawischer Kommunistenführer, der mit Stalin persönlich gut bekannt war, schrieb, war es nicht so, dass die dämonische Kraft und Energie Stalins darin bestand, dass er die kommunistische Bewegung und alle ihre Mitglieder in einen Zustand der Verwirrung und Betäubung versetzte und so seine Angstherrschaft aufbaute und sicherte. Er sagt auch über die gesamte herrschende Klasse der UdSSR, sie erwecken den Anschein, als ob sie an das Ideal des Sozialismus in einer zukünftigen klassenlosen Gesellschaft glaubten. In Wahrheit glauben sie jedoch an nichts außer der organisierten Macht. Sogar Stalins Tochter, Svetlana Allilujua, die nichts von den Tiefen des Satanismus wusste, schrieb, Beria, der sowjetische Innenminister, war durch ein teuflisches Band mit unserer ganzen Familie verbunden. Beria war ein grauenhafter, bösartiger Dämon. Ein schrecklicher Dämon hatte die Seele meines Vaters in Besitz genommen. Svetlana erwähnt weiter, dass Stalin die Güte und die alles verzeihende Liebe für schlimmer als das größte Verbrechen hielt. Das ist das Wesen der satanischen Priesterherrschaft, die fast die Hälfte der Menschheit beherrscht und in der ganzen Welt Terrorakte befiehlt. Gerechterweise sollen hier auch ein paar Worte gesagt werden, die vielleicht das Wesen der Person Stalin erklären können. Er war das unehrliche Kind eines Gutsbesitzers und einer Dienstmagd. Sein Vater, auf seinen guten Ruf bedacht, bestach einen Schuster, das schwangere Mädchen zu heiraten, aber die Affäre wurde bekannt. Während seiner Kindheit wurde Stalin als Bastard verspottet. Als Stalin ein junger Bursche war, wurde sein leiblicher Vater eines Tages ermordet aufgefunden. Stalin wurde der Tat verdächtigt, man konnte ihm jedoch nichts nachweisen. Später, als Seminarstudent, schloss er sich kommunistischen Kreisen an. Dort verliebte er sich in ein Mädchen namens Galina. Da die Kommunisten arm waren, wurde ihr die Aufgabe zugeteilt, Mätresse eines reichen Mannes zu werden und so die Partei mit Geld zu versorgen. Als Stalin für diesen Vorschlag stimmte, schnitt sie sich die Pulsadern auf. Sie hatte Stalin geliebt. Er selbst bekam von der Partei die Aufgabe übertragen, Diebstähle auszuführen, und er war darin sehr erfolgreich. Er eignete sich nichts von dem gestohlenen Geld selbst an. Weiterhin wurde ihm die Pflicht übertragen, die zaristische Polizei zu unterwandern. Er musste ein Doppelspiel als ihr Informant spielen und dabei einige unwichtige Parteimitglieder denunzieren, um geheime Informationen der Polizei zu erhalten und die wichtigen Kommunisten zu schützen. Stalin hatte daher als junger Mann die denkbar schlechteste Veranlagung, Erziehung und Bildung. So war er leicht empfänglich für satanistische Einflüsse. Er wurde, was sein Pseudonym Stalin bedeutet, ein Mann aus Stahl ohne jede menschliche Regung. Anderopow, der spätere Premierminister der Sowjets, erweckte denselben Eindruck wie Stalin. Der französische Außenminister Claude Cheysson, der mit ihm zusammengetroffen war, beschrieb Anderopow in der Pariser Zeitung Le Monde als einen Mann ohne seelische Wärme, der wie ein Computer arbeitet. Er zeigt keine Gefühle. Er ist extrem leidenschaftslos. Er ist in Sprache und Gestik exakt wie ein Computer. Wie Marx, Engels und Bauer begann Stalin als Glaubender. Mit 15 Jahren schrieb er sein erstes Gedicht. Es beginnt mit den Worten: Groß ist die Vorsehung des Allmächtigen. Er wurde Seminarist, weil er sich hierfür berufen fühlte. Dort wurde er zunächst Darwinist, dann Marxist. Die ersten Pseudonyme, unter denen Stalin als Revolutionär schrieb, lauteten Demonoschwili und Besoschwili, was in der georgischen Sprache der dämonische bzw. der teuflische bedeutet. Troitieskaja, die Tochter des Sowjetmarschalls Tuchatschuschki, eines der Führer der Roten Armee, der später von Stalin erschossen wurde, schrieb über ihren Vater, dass er ein Bild von Satan in der Ostecke seines Schlafzimmers gehabt habe, wo die Orthodoxen üblicherweise ihre Ikonen aufstellen. Als in der Tschechoslowakei ein Kommunist zum Vorsitzenden des Staatlichen Ausschusses für Religionsangelegenheiten ernannt wurde, einem Organ, dessen Zweck es ist, Gläubige auszuspionieren und zu verfolgen, nahm dieser den Namen Hrusa an, was auf Slowakisch Schrecken bedeutet und auch eine Bezeichnung für Teufel ist. Einer der Führer einer Terroristenorganisation in Argentinien nahm den Übernamen Satanowski an. Anatole France war ein namhafter französischer Kommunist, der einige der größten Intellektuellen Frankreichs zum Kommunismus bekehrte. Anlässlich einer Ausstellung dämonischer Kunst in Paris war eines der gezeigten Stücke ein Stuhl, der von dem kommunistischen Schriftsteller für den Vorsitz bei satanischen Ritualen verwendet wurde. Die gehörnten Lehnen und Stuhlbeine waren mit Ziegenleder überzogen. Der Highgate Friedhof in London ist Englands Zentrum des Satanismus, dort wurde Karl Marx beerdigt. An diesem Grab werden mysteriöse Riten schwarzer Magie zelebriert. Es war der Inspirationsort für den Highgate-Vampir, der im Jahre 1970 Mädchen angriff. Auch Huaguofengesetz, Diktator von Rotchina, machte hier seine Aufwartung. Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und andere rote deutsche Terroristen waren ebenfalls in den Okkultismus verstrickt. Eine der ältesten Teufelssekten, die syrische Jezide, wurde in einem sowjetischen atheistischen Magazin, Nauka Religia, beschrieben. Es war die einzige Beschreibung einer religiösen Sekte in diesem Magazin, die nicht die geringste Kritik enthielt. Mao schrieb: Schon im Alter von 8 Jahren hasste ich Konfuzius. In unserem Dorf befand sich ein Konfuzius-Stempel. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, ihn bis auf die Grundmauern zu zerstören. Ist es normal für ein 8-jähriges Kind, keinen anderen Wunsch zu haben, als die Zerstörung seiner Religion? Solche Gedanken haben nur dämonische Charaktere. Ich will als anderes Extrem erwähnen, dass der heilige Paulus vom Kreuze im Alter von 8 Jahren bereits täglich 3 Stunden im Gebet verbrachte. Kult der Gewaltengels schrieb in Antidüring: Allumfassende Liebe zu den Menschen ist eine Absurdität. Und in einem Brief an einen Freund schrieb er: Wir brauchen Hass anstatt Liebe wenigstens zur Zeit. C.H.E. Guevara hatte seine Hausaufgaben gemacht, in seinen Schriften kehrte die Einstellung von Engels wieder: Hass ist ein Bestandteil des Kampfes, unbarmherziger Hass gegen den Feind, ein Hass, der den Revolutionär über die natürlichen Grenzen des Menschen hinaushebt und ihn zu einer wirkungsvollen, zerstörerischen und kalt berechnenden Tötungsmaschine macht. Genau das will der Teufel aus den Menschen machen. Er hat damit bisher nur allzu viel Erfolg bei vielen berüchtigten Führern der menschlichen Rasse gehabt. Zu unseren Lebzeiten haben wir mehr als genug von ihnen gesehen: Hitler, Eichmann, Mengele, Stalin, Mao, Anderopow, Pol Pot. Marx schreibt im Kommunistischen Manifest, Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Weiter, es gibt nur eine Methode, die mörderischen Todesqualen der alten Gesellschaft und die blutigen Geburtswehen der neuen Gesellschaft zu verkürzen, nur eine Methode, sie zu vereinfachen und zu konzentrieren, und das ist der revolutionäre Terrorismus. Es hat viele Revolutionen in der Geschichte gegeben. Jeder hatte ein Ziel, in der amerikanischen Revolution wurde um die nationale Unabhängigkeit, in der französischen Revolution um die Demokratie gekämpft. Marx ist der Einzige, der als sein Ziel die permanente Revolution, Terrorismus und Blutvergießen um der Revolution willen angibt. Es wird kein Zweck damit verfolgt. Gewalt bis zum Exzess ist ihr einziges Ziel. Das unterscheidet den Satanismus von der gewöhnlichen menschlichen Sündhaftigkeit. Er nannte die Terroristen, die im zaristischen Russland wegen Mordes hingerichtet wurden, unsterbliche Märtyrer oder erstaunlich fähige Gefährten. Auch Engels schrieb von unserer blutigen Rache. Dieser Ausdruck kehrt bei ihm oft wieder. Im Innern Russlands welch blühende Entwicklung. Die Attentate häufen sich. Lassen wir das Problem der Moral beiseite, für einen Revolutionär ist jedes Mittel recht, das den Zweck erfüllt, das Gewaltsame wie auch das scheinbar Sanfte. Der Marxist Lenin sagte während der Demokratie 55 unter Kerensky in Russland, was wir brauchen, ist wilde Energie und nochmals Energie. Ich bin erstaunt, ja noch mehr, es erschreckt mich, dass über ein halbes Jahr mit Reden über Bomben vergangen ist, aber noch keine einzige Bombe gebaut worden ist. Ein paar kurze Zitate können weitere Einsichten in die grundlegenden Einstellungen von Kommunisten vermitteln. Marx, wir führen Krieg gegen alle bestehenden Vorstellungen von Religion, Staat, Land, Patriotismus. Die Vorstellung von Gott ist die Grundtonart einer pervertierten Zivilisation. Sie muss vernichtet werden. Lenin, wir müssen jede List, jeden Winkelzug, jeden Trick, jede Schleue, jede ungesetzliche Methode, jede Vertuschung und Verschleierung der Wahrheit anwenden. Die Grundregel ist, die widerstreitenden Interessen der kapitalistischen Staaten auszunutzen. Kommunistisches Manifest, Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Lenin, Atheismus ist ein integraler Bestandteil des Marxismus. Marxismus ist Materialismus. Wir müssen die Religion bekämpfen. Das ist das ABC jedes Materialismus und daher des Marxismus. Lenin in einer Ansprache 1922, zuerst nehmen wir Osteuropa, dann die Massen von Asien. Danach werden wir die USA einkreisen und untergraben, so dass sie uns kampflos in die Hände fallen wie eine überreife Frucht. Khrushchev, sollte jemand glauben, dass unser Lächeln die Abkehr von den Lehren von Marx, Engels und Lenin bedeutet, so unterliegt er einer Selbsttäuschung. Wer darauf wartet, der wartet bis eine Garnele das Pfeifen lernt. Satanische Grausamkeit. Alexander Solzhenitsyn enthüllt in seinem Werk Der Archipel Gulag, dass das Hobby des sowjetischen Innenministers Jagede darin bestanden habe, sich auszuziehen und dann nackt auf Bilder von Jesus und den Heiligen zu schießen. Ein paar andere Genossen schlössen sich an. Ein weiteres satanisches Ritual, das in höchsten Kreisen der Kommunisten praktiziert wird. Weshalb sollten Menschen, die angeblich das Proletariat vertreten, auf Bilder von Jesus, einem Proletarier, oder von Maria, einer armen Jungfrau, schießen? Pfingstler berichteten von einer Begebenheit, die sich im Zweiten Weltkrieg in Russland zutrug. Einer ihrer Prediger hatte einen Teufel ausgetrieben, der, als er ausfuhr, drohte, ich werde mich rächen. Jahre später wurde der Prediger wegen seines Glaubens erschossen. Vor der Exekution sagte der zuständige Offizier, jetzt sind wir quitt. Sind sowjetische Offiziere manchmal vom Teufel besessen? Dienen sie vielleicht Satan als Instrumente, um sich an Christen zu rächen, die versuchen, ihn von seinem Thron zu stürzen? In Russland brachten zu Stalins Zeiten einmal einige Kommunisten eine Anzahl Unschuldiger in den Kellern der Polizei um. Nach der Bluttat kam einer der Handlanger zur Besinnung, ging von Leiche zu Leiche und entschuldigte sich, ich wollte das nicht tun. Ich kenne euch nicht. Sprecht mit mir, vergebt mir. Einer seiner Genossen tötete ihn. Ein Dritter wurde bekehrt und berichtete von der Tat. Am 13. März 1975 wurde in der Zeitung Ruskaya MYSL, einer in Frankreich erscheinenden russischsprachigen Zeitschrift, berichtet, D. Profirivitsch hatte eine Tochter, die er im Glauben erzog. Sie musste kommunistische Schulen besuchen. Im Alter von 12 Jahren kam sie eines Tages nach Hause und sagte, Religion ist ein kapitalistischer Aberglaube. Wir leben in einer anderen Zeit. Sie kehrte dem Christentum den Rücken. Später trat sie der Kommunistischen Partei bei und wurde Mitglied der Geheimpolizei, was ihren Eltern natürlich einen schweren Schlag versetzte. Später wurde die Mutter verhaftet. Unter dem Kommunismus besitzt man nichts, weder die eigene Frau noch die Kinder, noch persönliche Freiheit. Der Staat nimmt, was und wann er will. Der Sohn weinte nach der Verhaftung der Mutter sehr viel. Ein Jahr danach erhängte er sich. Porfirjewitsch fand einen Brief, in dem er schrieb: Vater, wirst du mich verurteilen? Als Mitglied der kommunistischen Jugendorganisation musste ich unterschreiben, dass ich den sowjetischen Behörden über alle Vorgänge berichten würde. Eines Tages rief mich die Polizei, und Varya, meine Schwester, forderte mich auf, eine Anzeige gegen meine Mutter zu unterschreiben, weil sie als Christin für eine Konterrevolutionärin gehalten wurde. Ich habe unterschrieben. Ich bin schuld an ihrer Verhaftung. Dann befahlen sie mir, dich zu bespitzeln. Es wird die gleichen Folgen haben. Verzeih mir, Vater, aber ich ziehe es vor zu sterben. Nach dem Selbstmord des Sohnes wurde dann auch der Vater verhaftet. Pater Kowalyk wurde 1941 von den Bolschewisten verhaftet und ins Prütschitka-Gefängnis in Lviv in der Ukraine gebracht. Als die Bolschewiken im gleichen Jahr von den Deutschen in die Flucht geschlagen wurden, fanden die Bewohner der Stadt den blutüberströmten Körper des Priesters mit Armen und Beinen an die Wand genagelt, so als ob er der gekreuzigte Herr wäre. Sie fanden auch ungefähr 6000 durch Genickschüsse ermordete Gefangene, welche die Bolschewiken in den Kellern übereinander gestapelt und mit Mörtel zugedeckt hatten. Dr. Osas Jaworski, USA, suchte nach der Einnahme von Lviv durch die Deutschen gegen Ende Juni 1941 nach seinem inhaftierten Vater und sah im Gefängnis einen Priester, der ans Kreuz genagelt worden war. In seinen aufgeschlitzten Bauch hatte der NKWD den Körper eines ungeborenen Babys gesteckt, das sie aus dem Schuss seiner Mutter geholt hatten, deren verstümmelte Leiche auf dem blutgetränkten Boden lag. Andere Augenzeugen erkannten in der Leiche den bekannten Missionar Pater Zinovej Kowalyk aus der Tschechoslowakei. Das Leben ist den Kommunisten allgemein wenig wert. Lenin schrieb während des Bürgerkrieges, es wäre eine Schande, die Männer nicht zu erschießen, die der Einberufung nicht Folge leisten und sich der Mobilmachung entziehen. Bringt mir öfter Berichte darüber. Im Spanischen Bürgerkrieg brachten die Kommunisten 4000 katholische Priester um. Der bekannte russisch-orthodoxe Priester Dudko berichtete, dass 6 Kommunisten in das Haus von Priester Nicolas Chario eindrangen, ihm die Haare ausrissen, die Augen ausquetschten, ihm am Körper viele Schnittwunden beibrachten, mit einem Bügeleisen darüber fuhren und ihn dann mit 2 Kugeln erschossen. Dies geschah am St. Nikolausabend. Es war nicht nur ein Verbrechen am Priester, sondern auch eine Verspottung des Heiligen. Die westliche Presse berichtete am 10. März 1983, dass in Simbabwe 3000 Angehörige des Ndebele-Stammes von den Soldaten des kommunistischen Diktators Mugabe getötet worden waren. Die Armee war von nordkoreanischen Ausbildern gedrillt worden. Stammesangehörigen wurde gesagt, sie sollten ihre erwachsenen Söhne selbst erschießen, wenn sie sich weigerten, wurden sie mit ihren Söhnen zusammen erschossen. Der Marxismus verspricht ein Paradies auf Erden. Nun, der Teufel ist der Affe Gottes. Er äfft Gott nach, indem er die frischen Wasser und die grünen Auen verspricht, die zu geben nicht seine Sache ist. Deshalb muss er es vortäuschen. Und je weniger er zu bieten hat, desto mehr muss er vortäuschen. Um die Menschen zu erreichen, legt er sich eine falsche Fassade zu, Englisch Front. Der Bezug zu den kommunistischen Frontorganisationen ist auffällig und gebärdet sich wohlwollend. Aber er bringt nur Elend, Tod und Zerstörung schrecklich, total, umfassend und unbarmherzig. Der Teufel ist eifersüchtig und wird wütend angesichts spiritueller Schönheit. Sie beleidigt ihn. Wenn er nicht schön sein kann und er verlor seine einstmalige Schönheit wegen seines Stolzes, dann will er auch nicht, dass jemand anders es ist. Gäbe es nicht die spirituelle Schönheit der Heiligen, so würde der Teufel nicht so hässlich erscheinen. Deshalb will er alles Schöne verunstalten. Aus diesem Grund wurden Christen im rumänischen kommunistischen Gefängnis von Pitești und in anderen kommunistischen Gefängnissen durch Folter gezwungen, nicht nur die Geheimnisse der Untergrundkirche zu verraten, sondern auch Gotteslästerungen auszusprechen. Ein Regime, in dem solche Geschehnisse zum Alltag gehören, das Menschen, selbst Christen, zu Mördern und Denunzianten von Unschuldigen macht, kann von Gottes Kindern nur verabscheut werden. 2. Johannes 11.